Agamemnon von Eisschloss, übersetzt von Heinrich Voss und Johann Heinrich Voss. Personen: Wächter, Chor, Klytämnestra, Herold, Agamemnon, Kassandra, Aigisthos. Der Wächter: Gebt, Götter, fleh ich dieser Mühnerledigung, der Hut, ein Jahr an Länge, da gelagert ich, vom Dach der Atreionen her, dem Hunde gleich, wahrnahm der Himmelssterne Nachtversammlung und die den Völkern Frost und Sommer bringenden glanzhellen Führer, jen im Äther strahlenden Sternbilder, bald aufgehend, bald im Untergang. Auch jetzt der Fackel Fernbezeichnung muß ich spähn, den Glanz des Feuers, der aus Troja Kunde bringt und frohe Siegsanzeige, denn so hoff ich, wird des Weibes mannhaft trotzend Herz gebändiget. Wann nun der Nachtirr eingetaute Lagerstätt ich hüten muß, die nie von Träumen wird besucht, nein, nie, denn Furcht anstatt des Schlafes wohnt mir bei, daß nicht die Wimper fest ich schließen kann zum Schlaf. Wenn dann ich sing ein wenig oder trällere, den Schlaf durch Gegenzauber so wegbannend mir, dann seufz und klag ich dieses Hauses Mißgeschick, des nicht wie vormals allzu gut verwalteten. Nun komme heilvoll meiner Plag Erledigung, das froh verkündend schein in Dunkelheit die Glut. Willkommen, o Nachtleuchte, die helltagenden Lichtglanz verkündigt und der Reigentänze viel aufregt in Argos solchem Glück zum Festempfang. Ju, ju, Agamemnons Gattin, laut ermahnen will ich jetzt, daß auf vom Lager fahrend, schnell im Hause sie ein erhöhtes Dankgejubel diesem Fackelstrahl entgegenjuble, wenn ja Ilios Feste nun hinsank erobert, wie der Brand anzeigt mit Glanz. Des Reigens Vorspiel will ich selbst beschleunigen, denn meiner Herrschaft bring ich guten Glückeswurf, ein dreimal sechs, das mir die Feuerwache warf. O mög ich denn des heimgekehrten teurer Hand, des Hausgebieters, Stütze sein mit dieser Hand. Das andre schweig ich, meine Zung hält Stieres Last gehemmt. Das Haus hier selber könnt es Stimm empfahn, wird überlaut ausreden. Ich bin kundigen zur Rede willig, aber stumm nicht kundigen. Chor. 10 Jahre beinah seit Priamos Feind, großtätig für Recht, Menelaos, der Fürst, und Agamemnon, beidherrlich von Zeus durch Zepter und Thron, beid Atreus Söhn, ein Gespann voll Kraft, des Ägäervereins Schiff tausend in Wehr, von der Heimatsflur abführten zu tapferem Mitkampf, herzhaft aus der Brust, aufschreiend nach Mord, zween Habichten gleich, die, der Kindlein halb, in verwildertem Schmerz hoch ober dem Horst hinkreisen und her, von der Fittige ruderndem Schlage gewiegt, da die Nestsorgfalt um der Brutauflegung dahin schwand. Doch ein Oberer hört, ob Apollon wo, ob Pan, ob Zeus, die im Weissaghall scharf lautige klag und der Wegführung nun folgt, zum Vergelt auf den Frevler gesandt, die Erinnys. So sendet die Söhn Atreus auf den Held Alexandros, der Gott gastlicher Freundschaft, Zeus, der um das vielgattige Ehweib vielfältigen, gliederentnervenden Kampf des hinab in den Staub sich malmenden Knies und der splitternden Stang in des Schlachtengewühls Vorkämpfen dem Danaer zuwägt und dem Troer zugleich. So geht's, wie es nun da geht. Es erfüllt sich des Schicksals Schluss. Kein Flehanruf, kein Trankguss auch, kein Tränenerguss wird Möhren, die nie Glut achteten, beugen den Starrsinn. Doch wir ungeehrt, weil altet der Wuchs von des Mitkampfs Zug aus Würflinge hier, wir weilen, da schon kindähnliche Kraft uns stützet der Stab. Denn zarteres Mark des Erblühenden strebt in dem Busen empor greisähnlich und nicht hat Ares Bestand. Hochaltendes nun, wann das grünende Laub schon niedergedacht, dreifüßigen Gang hinschleicht es und wankt wie ein Kind kraftlos, ein am Tag umirrendes Traumbild. Doch Tyndaros Kind, o Königin du, Klytämnestra, wie nun? Was Neues geschah, was vernahm dein Ohr, was für Botschaft gab dir Vertrauen, dass rings du Opfer erregst, dass der Götter gesamt, die der Stadt vorstehen, in der Höhe, in dem Grund, wie der himmlischen dort, so der Magd obmächt Altär in Geschenken entbrannt sind. Hierhin und dort zu dem Himmel empor steigt leuchtende Glut, balsamisch getränkt mit des heiligen Öls unverfälschtem, geschmeidigem Labungsquell, zum Gebäck aus dem Königes Vorrat. Hiervon sag an, was möglich dir ist und zu melden vergönnt, dass Heilerin du hier werdest der Angst, die nun mir bald anfeindet das Herz, bald freundlichen Glanz aus den Opfern erhebt Hoffnung und verscheucht den unendlichen Harm der ins Herz einfressenden Wehmut. Strophe. Macht ist mir zu erhöhn, bahnglückliche Stärke der Männer fürstliches Bluts, noch haucht ja von Gott in das Herz mir Zutrauen, Lital, Mut, mir regsames Alter. Wie dort Achaias zweithronigen Spross, der an Kraft blüht, einigen Herrschaft, sandten mit Speer und mit Arm zu Vergeltungen stürmischer Adler, ferne gen Troja, als sie Gebieter der Luft, den Gebietern im Heer, der schwarz, der hinten beschimmert, erschienen unweit dem Palast an der Seite der Speerhand auf weit glänzendem Sitze, halten dir mal von des Hasen an Frucht schwer trächtiger Gattin, die matt am Ende war des Laufs. Wehe getönt, o wehe, doch Sieg einst Wohlfahrt. Gegenstrophe. als nun des heers weissager der sorgsame schaute des atreus rüstiges paar da erkannt er die hasenverschlinger und kriegsfeldherrn und so redet er zukunft mit macht einmal zeuchten des priamos feste der zug hier alle des ringwalls schätz auch welche die völker sich sammelten ödet des schicksals myrrha gewaltsam nur daß göttlicher neid nicht verdunkle die kraft dem geschärfeten zaume der kriegsfahrt gen troja groll hegt dem palast die latoische jungfrau bei zeus fliegende hunde vor der geburt mit der frucht die verschüchterte häsin geopfert und haßt den schmaus des adlerpaars wehe getönt o wehe doch sieg einst wohlfahrt schlußgesang die holde so liebreiches sinns für nackte frühküchlein der entbrannten stürmer und rings alles getiers in der wildnis noch brustliebende jungen laß uns flehn wir froh sich wenden zum wohl die glückliche zwar doch bedenkliche schau der felsaar hier des heiles gott auch sei gerufen päan daß nicht widriger hauche dem danaervolk sie mit langer fahrthemmung zusend anderes opfer begehrend in hast ein verbotenes unmal ehlichen streit aufregendes nicht mannscheuendes furchtbar harret ja sein der zurückkehr tückisch im hause versteckt um das kind fortglühende rachsucht also hallete kalchas erhabenem glücke vereinend graun schicksal vom gevögel des wegs dem palaste des königs solchem in einklang wehe getönt o wehe doch sieg einst wohlfahrt erste strophe zeus wer auch er sein mag wenn ihm lieb solcher nam entgegentönt also nennet ihn mein ruf keinen weiß ich auszuspähn alles wohl abwägend als zeus nur auf den ich die last der besorgnis vereitelt legen kann mit zuversicht erste gegenstrophe nicht auch er der vormals mächtig war aufgebläht von keckem trotz nichts mir nähm er ab er war auch der drauf erwuchs den obsieger fand er und erlag aber wer zeus in triumph mit begeisterung anruft wird empfahn weisheit durchaus zweite strophe ihn der weisheit zeigt den staubsöhnen ihn der leid belehrt als gesetz hat aufgestellt bald doch oft im schlaf auch vor das herz schuldbewußt seelengraun und dem starrsinne kommt besonnenheit huld der götter traun die allgewaltig steuren dort auf hehrem sitz zweite gegenstrophe drauf sodann der ältre heerfürst der schiff achaias nichts am seher tadelnd nein in androhend ungemach gefaßt als der fahrthemmung faß leerend abgeschwächt Achaias Kriegervolk, welches Chalkis Burg entgegen aufhielt, Aulis wogumrollter Strand. Dritte Strophe. Und Wind im Ansturz vom Strymon bringend, elende Weil, argen Stand und Fastung und irren Gang der Männer, nicht schonend Schiff noch Hemmtau, in Läng endlos die Säumnis dehnend, sie dochten grundaus die Blüt Achaias weg. Doch als des herben Sturms Linderung jetzt die Meer noch lastete, laut den Häuptern Kalchas getönt, meldend den Zorn Artemis, daß heftig den Erdgrund mit dem Stab schlugen die Söhn Atreus die Zähr im Antlitz. Dritte Gegenstrophe. Der ältre Heerfürst anjetzt begann so: Ein hart Geschick droht dem Ungehorsam, doch hart auch soll mein Kind ich zerhauen, der Wohnung Kleinod, das grauenvoll mir vom Blut der Jungfrau, die Vaterhand sei befleckt am Brandaltar. Was dessen leer von Leid, üb ich Verrat am Schiffsheer, brechend den Bund des Mitkampfs, daß sie ein sturmstillendes Sühnopfer und jungfräuliches Blut trachten mit heißgierender Gier, ist ja gerecht, denn Heil bringt's. Vierte Strophe. Doch als vom Notzwang das Joch er aufnahm, entgegnen Geist atmend, frevlen Irrgeist, verrucht und sündig, wodurch der Mensch in alle Frechheit, wie spät er einsah, verirrt. Denn dreist macht zu Schand und Greuel der schnöde Wahnsinn der Urvergehung. Jetzt faßt er Mut, selbst sein Kind zu opfern, dem Krieg um Frauenraub, hülfreichen Beistand und Einsegnung der Schifffahrt. Das Angstgeschrei, nun schätzten nichts sie und nichts den Blütenleib der Jungfrau, gierig des Kampfs die Richter. Vierte Gegenstrophe. Da ruft den Priester nach, flehn der Vater, der Opfergeist gleich sie überm Altar umflattert von dem Gewand, wie sehr sie räng hinabwärts emporzuhalten und des schönen Mündleins beredten Wächter den Laut zu hemmen vom Fluch der Wohnung durch Zwang der sprachlos gestrengten Zügel. Zuerd ihr Safrangewand nun senkend, warf sie jedem der Opfer vom Aug ein Pflegeschoss um Mitleid und reizend als im Kunstgemälde wollte sie Red erheben. Fünfte Strophe. Dieweil im tischreichen Saal die Jungfrau des Vaters dreifach geweihtes Los oft froh mit Gesang gefeiert, das Weitre nicht sah ich's, noch erzähl ich's. Doch Kalchas Weissag ist nicht erfolglos. Auch Dike wägt Traun den Leiderduldenden Belehrung zu für künftig. Fünfte Gegenstrophe. Doch vor Erkennung, bevor geschehn ist, was fern herannaht, die fahre wohl. Gleich wäre die Vorbeseufzung, denn klar erfolgt's einst mit hellem Tagslicht. O möge dies nun gedeihn zu Wohlfahrt, so wünscht die Hausfreundschaft hier die Appias Land schirmt allein als Schutzwehr. Chor Klytämnestra. Chorführer. Ich nah in Ehrfurcht, Klytämnestra, deiner Macht, denn billig ehrt man eines hochobwaltenden Ehgattin, wenn verödet steht des Mannes Thron. Ob etwas Wertes oder nicht, gehört du hast und froher Hoffnungskunde voll dein Opfer bringst, vernähm ich gern wohl. Doch auch schweigend kränkst du nicht. Klytämnestra. Mit froher Kündung, wie es heißt im alten Spruch, komm uns der Morgen von der Segensmutter Nacht. Freud hören sollst du, größer als sich Hoffnung träumt. Siegreich in Priamos Stadt gestürmt ist Argos Heer. Chorführer. Wie sagtest du? Hinflog mir unglaubhaft das Wort. Klytämnestra. Troja den Achaiern eigen, red ich klar genug? Chorführer. Freud überrascht mich, Tränen mir entlockende. Klytämnestra. Dass du es wohl meinst, sagt ja deines Auges Blick. Chorführer. Wie denn? Verbirgt hat dieses doch ein Zeichen dir? Klytämnestra. Mir hat's, wie anders, täuschen müsst uns denn ein Gott. Chorführer. Ist Traumerscheinung, die vertrauensvoll du ehrst? Klytämnestra. Nie möcht ich glaubhaft achten schlafbetäubten Sinn. Chorführer. Nun hat gelabt dich so ein flatterhaft Gerücht? Klytämnestra. Wie eines Mägdleins Traun verhöhnst du meinen Sinn. Chorführer. In welcher Zeit denn sank die Stadt zur Plünderung? Klytämnestra. In dieser Nacht selbst, die gebar dies Morgenlicht. Chorführer. Und wer bis hieher brächte wohl Botschaft so schnell? Klytämnestra. Hephästos, der vom Ida hellen Glanz gesandt, denn Feuerbotschaft, Leucht auf Leuchte, flog daher fortstrahlend. Ida strahlt auf Hermes Vorgebirg in Lemnos, groß dann stieg des Eilands Feuerung, die drittens Athos Zeus geweihte Kupp empfing. Ganz hin der Meerflutrücken nun umkleidete die Kraft der Wandelleuchtung, frohes Ungestüms, der Kien, der Goldhell strahlend, gleich dem Sonnenlicht den Glanz Makistos steiler Wacht anmeldete. Nicht aber ließ der säumig noch achtlos vom Schlaf bewältigt seine Botenpflicht vorübergehen. Fern läuft der Glutschein an des Euripos Strömungen, Mesapions Bergwächtern kund zu tun die Meer. Mit Gegenleuchtung trugen sie die Kunde fort, anzündend altgedörrter Heid Aufstapelung. Kraftvolle Loitzt, ungeschwächt von Dunkelheit, hinüberzuckend durch des Aesopos Au, nach Art des klaren Mondes traf Kiterons jähen Fels und weckt ein anderes Folgelicht der Sendeglut. Und ferner Sendung hellen Glanz versagte nicht die Warte, mehr noch flammend als die vorigen. Fort nun Gorgopis See hinüber schlug der Glanz, am Berge dann des Ägiplankton angelangt, trieb er zur Pflicht, willfährig mir zu sein mit Glut. Anschürer dorther lassen mit unkarger macht die flamme wehn großbärtig das des saronischen meerbusens sichtbar strandgeklipp fern überschoß die leuchtung fort dann schlug sie und ereilete des Arachnäons spitze wacht unfern der stadt und nun zum Atreionendach hier kommt gestürmt der strahl der nicht ohn ahnen stammt vom idafeuer also gefertigt war der fackelbotendienst und flamm auf flamm in steter folge fortgereiht preis nimmt der anfangsläufer und der endende so war das zeichen und gemerk ich sag es dir daß mein gemahl von troja mir zuförderte chorführer den göttern nochmals edles weib sei laut gedankt doch solche red anhören voll bewunderung das möcht ich unablässig redet denn fortan Klytämnestra Troja der Achaier eigentum an diesem tag mir daucht geschrei mißhellig tobt die stadt hindurch baumöl und essig gieß sie beid in ein gefäß getrennt in zwietracht nicht befreundet nennst du sie so hörst du dort bezwungner und obsiegender zwiefachen ausruf tönen durch zwiefaches los denn diese gramvoll über leichen hingestreckt der jungen mannschaft brüder und der altenden erzeugersöhne nicht aus freiem halse mehr erhöhn sie wehklag um das geschick der teuersten doch jene treibt nachtirre kriegsarbeit vom kampf jetzt nüchtern zu frühmalen wie sie beut die stadt geordnet nicht nach abgemessnes teils gemerk nein so wie blindlings jeder zog der tüche los sind sie in trojas speer errungnen wohnungen einwohner jetzo und von des offnen himmels frost und kaltem tau erlöset o glückselige hutlos hinfort durchruhn sie ganz die labe Nacht. Wenn nun des dienstbaren Landes Stadt obwaltende Gottheiten fromm sie ehren und ihr Heiligtum, nie werden wohl die Sieger wiederum besiegt, daß nur Begier nicht allzu früh eindring ins Heer zu trachten Unfug durch des Gewinns Anreiz erregt, denn noch bevorsteht heim zu froher Wiederkehr der Doppelrennbahn zweiten Lauf zurückzudrehn. Wenn nun den Göttern schuldig heimkehrt unser Heer, erwacht zum Fluch, möcht aller ausgetilgten Blut aufstehn, wo nicht auch neues Weh hinzu noch stürmt. Solch einem Worte, mein des Weibes, gib Gehör. Doch heil sei Ausschlag, sonder Schwanken anzuschaun. Denn vieles guten Vollgenuss erlangt ich hier. Chor. O Weib, mit Mannsverstande sprichst du wohlgesinnt, doch da der Wahrheit Zeichen ich gehört von dir, die Götter dankbar anzurufen, liegt mir ob. Ein Lohnjahr nicht ohn Ehre ward erstrebt der Müh. Chor. allherrschender Zeus, und, o freundliche Nacht, ja, erstrebt ward bald hochherrliches Schmucks, die auf Trojas Burg du geworfen, ein weit umspannendes Netz, das nicht, wer gereift, noch einer, wer blüht, aussprang aus des Frons großflüchtigtem Garn der gesamt einfangenden Arte. Sei der gastliche Zeus denn hoch mir verehrt, der solches an dir, Alexandros, getan, da er lange gestreckt hinhielt das Geschoss, das nicht vor dem Maß und nicht jenseits er den Pfeil abschnellte vergeblich. Erste Strophe. Von Zeus Racharm zu reden weiß man, und hell dem Auge liegt enthüllt da sein Tun und sein Vollbringen. Zwar, so sagt man, verschmäht ein Gott hin auf Staubvolk zu schaun, ob wer des Heiltumes Huld zertrat. Doch unfromm der Spruch, o sichtbar kommt der Gott zum Abstamm des, der frech vor Kriegswut über Fug einherschnaubt, wenn voll anschwillt das Haus zum Unmaß, das mehr denn gut häufet. Mir sei Gefahrloses, was genug aushilft dem, der Verstand erlost hat. Denn nicht bietet des Reichtums Bollwerk ihm, der in Sattheit schwang die Verse zum Hochaltar Dikes, Schutz vor Vernichtung. Erste Gegenstrophe. Gewaltsam drängt die schnöde Peitho, der arte Kind, zu grausamem Rat schnell, und Rettung ist vereitelt. Unverhüllt nun ein helles Licht, strahlt er fluchschweren Glanz, und gleich wie schlecht Kupfergold von Strich und Auftupfungen geschwärzt anläuft, erscheint geprobt sein Wert, dieweil er kindisch folgt dem raschen Vogel und schwer aufhäuft der Stadt die Drangsal. Es neigt dem Anflehn das Ohr nicht ein Gott, nein, wer solchem nachhing, den frevelen Mann entrafft er. So auch Paris, geherbergt dort im Saal der Atreiden, schnöd entweiht er den Tisch des Gastrechts durch Raub der Genossin. Zweite Strophe. Sie ließ den Stadtsassen Aufruhr von Schild und Wurfspeer umstarrt und Meerschiff in Kriegsbewaffnung. Und statt der Mitgift bringend Leid gen Ilios, entschlüpft eilfertig sie durch das Tor, Verwegnis wagend. Und es erseufzten laut, verkündend, dass nun die Hausgenährten, jo, jo, Haus, o Haus und Herrscher drin, o Lager du, Spuren ihr der Zärtlichkeit. Er steht verstummt, ein Entehrter, doch ohne Schmähn giervoll das süße Weib zu schaun. Vor Gram, das Meerflut sie trennt, Schatten gleich, bald erscheint der Hausherr, jedes lieblichen Standbilds Wohlgestalt ist verhaßt ihm, nun ihr eigner Blick ihm fehlt, hin ist ganz Aphrodita. Zweite Gegenstrophe. In Traumgestalt dann zu Herzkümmernis erscheint Wahnbildung und bringt eitlen Trost der anmuth, denn eitel, wenn man gutes nur im wahn erblickt, hinweg sich schwingend unter der hand, enteilt das traumbild ungesäumtes schritts, geschnellt vom fittig, die bahn des schlummers. So liegt im haus ihm an jedem herd das leid, geschart, ja mehr noch und überschwänglicher. Doch rings, wo Männer aus Hellas mit ausgeschifft, tönt Jammer herzanfüllender in jedes Wohnhause laut. Vieles, ach, reget tief die Seel auf, denn wen einer gesendet, weiß er, doch an der edeln Männerstatt nur Gewehr und Staub kehrt in jedes Behausung. Dritte Strophe. Der Leichen eintauscht um Gold Ares er, der die Siegswaage hält im Speergefecht. Er schickt der Freundschaft verbrannt vom Troerstrand, ach, ein herb viel betränntes Restchen einst, Mann gewesner Asch, und füllt Krüg an mit ihr, die sanft da liegt. Und seufzend rühmt man hoch die Männer, den, wie Kampf erfahren er, den, weil im Streit er schönen Tod starb, um des andern Ehgenossin. Das erweckt ein leises Murmeln, und Verdruß beschleicht mit Unmut der Atreiden Waltung. Sie nun dort um die Mauern ruhn in Särgen auf Trojas Flur, noch jugendlich schön und feindselig deckt sie das Erdreich. Dritte Gegenstrophe. Der Bürgerausruf erscholl schwer von Zorn. Jetzt, was Volksfluch geflucht, zu büßen gilt's. Mein Herz erbebt ahnungsvoll zu hören Nachtgrauliches, denn die viel gewürgt entgehn nicht dem Götterblick. Heran nahen schwarz die Straferinnen, die, wer beglückt ist sonder Recht auf unbeglückter Lebensbahn, nunmehr verdunkeln, daß er ruhmlos bei Geschwundnen weilt in Ohnmacht. Mit gehäuftem Haß berühmt sein, o wie schwer, es schlägt ins Antlitz ja von Zeus der Glutstrahl. Neidlos blühe mir Wohlstand, nie Burgtrümmerer sei ich, nie von anderen auch gezwängt, schau ich Tage der Knechtschaft. Schlussgesang. Von froher Botschaft der Glut läuft erregt die Stadträum hindurch, rasche kund, ob aber wahr, wer weiß es, ob wohl Gott gesandt nicht sei der Trug? Wer mag so kindisch, so am Geist geschlagen sein, daß, weil das Glutzeichen strahlt, der frischen Anzeig entbrennt sein Herz, und drauf Änderung des Worts betrauert? In Weibesobmacht geziemt's, bevor es eintrifft, zu preisen froh Geschick. Leichtgläubig empfängt man Frauenbescheid, der heran sich schwingt wie gefittiget, aber auch wie im Flug entschwebt vom Weib ausgerufene Sarg in nichts. Klytämnestra, Chor. Klytämnestra, bald wird erklärt uns jener nachtdurchstrahlenden Leuchtwachten Anglanz und der Flammabwechslung, ob wahr die Botschaft oder Traumgestalten gleich dies Licht erfreulich nahend uns getäuscht den Sinn. Her eilt ein Herold dort vom Strand, umschattet rings mit Laub des Ölbaums, und bezeugt, der brüderlich dem Schlamme beiwohnt, jener dürre Staub mir dies, daß weder lautlos, weder dir anzündend Glut der Bergeswaldung kund erbringt durch Feuerdampf. Nein, jene Freud entweder tönt noch mehr sein Mund, das Gegenteil des auszureden trag ich scheu, denn Heil zum Heile, das erschien, sei zugefügt. Chorführer. Wer hier ein andres anzuwünschen wagt, der Staat, selbst mög er ernten seines Sinns Bösartigkeit. Herold. Heil dir, o Vaterboden, du des Ägäerlands! Dich hier im zehnten Jahreslichte grüß ich nun, da mancher Hoffnung mir zerrann, doch einer froh, denn nimmer dacht ich, hier im Argosland einmal zu empfahn, im Tod, Anteil der teuren Ruhestatt. Nun sei gegrüßt, Flur, sei gegrüßt, o Sonnenglanz und des Landes höchster Zeus und Pythos Herrscher du, des Bogen abschnellt, nicht auf uns hinfort geschoss. Genug zum Stroms Kamandros kamst unfreundlich du. Nun wieder Heiland sei uns und Kampf waltender, o Fürst Apollon, auch des Kampfs Schirmgötter hier ruf ich gesamt an, meinen Hort, dich Hermes, auch den teuren Herold, aller Herold Ehr und Preis. Und euch, Heron, des Zugs Geleiter, gnädig wollt zurück das Heer empfangen, das der Lanz entrann. Heil dir, o Herrscherwohnung, du geliebte Burg und hehre Tempel, Götter auch am Sonnenstrahl, wenn je vor dem mit hellem Angesicht auch nun empfangt, wie ziemt, den König nach so langer Frist. Denn seht, er kommt, euch bringend Licht in Dunkelheit und allen rings auch, Agamemnon, unser Herr, wohlan, bewillkommt freudig ihn, denn das gebührt, der Trojas Grundfest untergrub mit des rächenden Zeus schwerem Graun karst, das zerwühlt, da liegt die Flur, Altär auch schwanden und der Götter Heiligtum und aller Keim des Landes ward hinweg getilgt. Da so er Trojas Nacken eingezwängt ins Joch, der Fürst des Atreus erster Sohn, der Segensmann, kommt er, verehrungswürdig weit vor allen, die nun sind, denn Paris samt der Stadt, die mitverbrach, rühmt nicht, das mehr sei mißgetan als abgebüßt, denn er, durch Raub straffällig und Entheimlichung, hat nicht des Fanges nur gefehlt, hat bis zum Grund das urentsprossene Vaterhaus hinweg gemäht, und doppelt mußt abtragen Priamos Stamm die Schuld. Chorführer. Heil dir und Freud, Achaier Herold, dort vom Heer. Herold. Ja, Freud, auch sterben möcht ich gleich auf Götterwink. Chorführer. Begier zur Vatererde hat dich heimgedrängt? Herold. Ja, daß in Tränen fließt mein Blick vor Seligkeit. Chorführer. so süßer wonneschauer denn ergriff euch dort? Herold. Durch welche Deutung werd ich mächtig dieses Worts? Chorführer. Ein heißer Drang nach Wiederliebenden nahm euch ein? Herold. Zum Heer, das heim sich sehnet, sagst du, sehnst du dich? Chorführer. Das oft aus dunkler Herzenstief ich aufgeseufzt. Herold. Woher der Unmut, der den Geist umdüsterte? Chorführer. Schon lang ist Schweigen Linderung des Leides mir. Herold. Wie? Da die Herrschaft ferne weilt, doch scheust du wen? Chorführer. Das, wie du sagtest, nun der Tod mir hold erscheint. Herold. Wohl ja, vollbrachtest alles, zwar in langer Zeit mag manches Wohlwehr nennen, was nach Wunsch ihm fiel, und manches auch mißhaglich, wer doch als ein Gott blieb frei von Trübsal allen Zeitfortgang hindurch, wenn ich die Mühen aufzählt und Missherbergungen bei seltner Anfurt und auf harter Streu, o was ward nicht gewehklagt, was beschieden ward vom Tag, dann dort zu Land umringt uns noch grauenvolleres, denn unsere Ruhstatt war den Feindesmauern nah, doch ab vom Himmel und vom Wiesengrund empor umtroff uns Taugetröpfel, das verdarbte stets die Kleider und das Zottelhaar verwilderte. Wer dann des Winters dächte, der Raubvögel schlug, wie solchen unausstehlich Idas Schnee gesandt, der Sommer schwül auch, wann das Meer im wogenlos windstillen Mittagslager ruhig schlief gesenkt, wozu des Grams Ausruf, vorüberschwand die Not, vorüberschwand sie denen, die gestorben sind, daß keiner jemals wieder aufzustehn verlangt, warum die Hingerafften dort in Zahl gefaßt, wer lebet, sei betrauret um des Geschickes Groll, und allem Unfall tausendmal farwohl gesagt, doch uns den Nachgebliebnen von dem Achaier her ist mehr des Vorteils, dem das Leid nicht gegenwägt, das Eigentum an diesem Sonnenlicht geziemt, uns über Meerflut, über Land herfliegenden Troja erkämpft, hat endlich Argos Volk einmal und hier den Göttern diesen Raub durch Hellas rings in Tempeln angeheftet, einst uralten Schmuck. Wer solches hört, der rufe Segensruf der Stadt und unseren Feldherrn, und die Huld sei hochgeehrt des Zeus, der das vollführte. Also schließt mein Wort. Chorführer. Nicht widerstreb ich länger, durch dein Wort besiegt. Genau zu forschen bleibt dem Greis ein junger Trieb. Dem Hause muß nun und der Klytämnestra dies wohl wert zumeist sein, doch zugleich beseligt's mich. Klytämnestra. Emporgejubelt hab ich längst im Freudenrausch, sobald erschien die erste Nacht Botschaft der Glut, daß wir erobert Ilios und umgewühlt. Zwar mir verwies man's rufend, was, dem Fackelschein vertrauend, wähnst du, Troja lieg im Schutte nun? Traun, ähnlich ganz dem Weibe, das aufstürmt ihr Herz. herz so ward ich laut als irre schwärmerin gerügt doch bracht ich opfer und da weiblich scholl der ton erhub man andre anderswo in der stadt umher ein frohes dankgejubel jedem göttersitz mit reichem opfer nährend wohldurchwürzte glut und jetzt das weitre mir zu melden was bedarf's vom herrscher selbst anhören werd ich jedes wort mit bestem fleiß nun meinem theuren ehgemahl bestell ich seiner wiederkehr empfang wie doch könnt eine frau mehr süß denn jenes schaun ein licht da der mann vom feldzug unverletzt durch götterschutz aufmacht das Burgtor, melde das dem Ehgemahl, hereilen mög er schleunig, heiß ersehnt der Stadt, ein treues Weib wohl findet er, wann heim er kommt, so wie er einst verlassen, als Haushündelein, gar brav ihm selber kampfbereit feindseligen, auch sonst in allem gleich sich immer und mit nichts sein Siegel je entweihend durch so lange Zeit. Nicht kenn ich Lust auch, noch von einem fremden Mann befleckten Ruf, mehr als des Erzes Färbungen. Herold. Ein solcher Selbstruhm, ist er voll Wahrhaftigkeit, mißziemet nicht von einem edlen Weib ertönt. Chor, Herold, Chorführer. Also gesagt nun hat sie dir dem Lernenden und ihm, der klar ausdeutet, wohlgemäß das Wort. Du aber, Herold, melde von Menelaos mir, ob wiederum heimwärts und wohlbehalten er mit euch zurückkehrt, diesem Reich als teure Macht. Herold. Unmöglich könnt ich schönen Lug ankündigen, daß lange Zeit den Freunden bliebe wohl Genuß. Chorführer. Wie, wenn demnach du traute Wahrheit meldetest, denn beides unvereinigt wird nicht wohl verhehlt. Herold. Der Mann verschwand uns aus der Achaier Heereszug, er selber und die Barke, fern ist Lug dem Wort. Chorführer. Sag, ob entschiffend euch im Gesicht von Ilios, ob ihn gemeinsam schwerer Sturm fortriß vom Heer. Herold. Getroffen hast du, ein wackrer Schütz, das Ziel und großes Leiden kurz gefasst in rasches Wort. Chorführer. Ward denn von jenem, ob er leb, ob unterging, ein Ruf vielleicht durch andere Schiffer ausgesprengt? Herold. Nicht weiß es einer, der genau anzeigen kann, als der des Erdreichs Wuchs ernähret, Helios. Chorführer. Wie ward denn, sagt man, Sturm dem Heer der Schiffenden erreget und geendigt durch der Dämonen Zorn? Herold. Den Tag des Jubels soll man nicht mit trauriger Botschaft beflecken, rein davon sei Götterpreis. Wann je ein Boot Unfälle schauderhaft der Stadt mit düsterm Antlitz von dem gestreckten Heere trägt, die ganze Stadt hab eine Bürgerwund empfahn und viele Männer hab aus vielen Wohnungen verbannt, der Doppelgeißelschwung, die Ares liebt, des Lanzenpaars blutrote Fluchverschwisterung, mit solcherlei Unfällen nun schwer überpackt anstimmen darf, der Siegsgetön der Erinnen, doch wer des heils vollbrachte taten kund zu tun heimeilet froh zur rettungsfrohen vaterstadt wie meng ich wertem böses bei botschaft vom sturm der argos volk nicht ohne götterzorn verschlug denn bund beschwuren jene sonst feindseligsten meer flut und feuer und getreu verharrten sie beid auszutilgen argos unglückhaftes heer bei nacht in sturm aufwogend drang heran die not denn barg an barke schwangen hauch aus thrakia machtvoll und jene wie mit des hornes stoß zerschellt von dumpfer windsbraut und gezucktem hagelschlag verschwanden spurlos denn der orkan war böser hirt doch als empor nun strahlte helios im glanz leichname schaun wir durch die ägäerflut gesät der achaiermannschaft und der schiffzertrümmerung uns aber und des schiffes unversehrt gefäß entrückte wer ob heimlich ob fürbittend nun kein mensch ein gott traun der das steuer hielt gefaßt und tyche hülfreich setzte sich voll huld ins schiff das nicht von anfurt wogensturz uns hemmte noch im schwung wir prallten an den gezackten felsenstrand hierauf des todes grausem meerabgrund entflohn im hellen tagesglanz kaum vertrauend noch dem glück durchschweiften wir tiefsinnig all das neue leid des heers des mühsalvollen arg zerstäubeten auch nun wenn jenen übrig ist ein atmender uns nennet man als abgeschiedne nur wie nicht wir selbst vom schicksal jener sind in gleichem wahn o mög es gut ausgehen vom menelaos traun zuvörderst und vor allen sei's gewiß er kommt drum wenn ein lichtstrahl wo des helios ihn erkennt er lebe noch und schaue durch den rat des zeus der keineswegs schon auszurotten meint den stamm wohl hoffnung bleibt zu seinem hause kehr er heim dies hörend wisse wardst du wahr verständiget chor erste strophe wer o wer benahmte so treffend ganz und sinngemäß einer wohl der ungesehn uns in vorahnung des was künftig war recht gelenkt der zunge lauf helena streit verlobt und speerbraut die verdarb im namen tragend ja verdarb für schiff und für mann und stadt vom köstlichen vorhang des gemachs entschifft im mißhauch des gigantisch wilden zephyrs und ein schildtragendes männerheer in hetz jagt auf der spur die schwand den rudern lenkt an simois laubumsprostes geklipp die anfahrt zu dem erbitterten blutkampf erste gegenstrophe eh und weh itzt nahm gerecht fügend schwang auf ilios götterzorn der jenes tisches verunehrung spät nach langer frist und des herdbeschützers zeus allen vergalt die dort in brautfest melodien zu laut gejubelt das vermählungslied wie geschick es wog das sänge die sippschaft doch verlernet hat das lied bald die bejahrte troerfestung da ein gramvolles sie laut erseufzt und nennt schrecklich gefügt des paares ehbund lang eh noch sie den vollen gram erst erlebt um söhn ach die in ihr blut sie gestreckt sah. Zweite Strophe. Ein Leu wuchs er im Haus auf des Mannes dort, ein Verderber, durstig nach Milch, von der Brust fern er, im Beginne des Lebens sanft, ein Gespiel für die Kinder, selber dem Greis auch erfreulich, ja in den Armen lag er oft wie ein geherzter Neulingssohn, freundlich blickend zur Hand und anschmeichelnd, wann ihn der Bauch zwang. Zweite Gegenstrophe. Doch voll reif, wie bewies er das Erbgemüt der Erzeuger, den Dank der Pfleg, er vergalt ihn. Groß von gemordetem Wollvieh rüstet er Schmaus ungenötigt. Blutig gefärbt war die Wohnung, o den Bewohnern Schmerz auf Schmerz, wie zum Verderb er würgt und schlang, der durch göttlichen Rat dem Haus Atas Opferer aufwuchs. Dritte Strophe. Nicht anders sag ich, kam zur Burg in Ilios daher sie, an Sinne gleich, stillem Glanz der Meerflut, ein Schaubild weichgeschmücktes Reichtums, jeglichem Aug ein sanft Geschoss, Liebesblume zu Qual des Herzens, doch die Abwendige schuf nun der Vermählung bittern Ausgang sie, zum Mitsitz ungesellbar, die der Burg Priamos andrang, durchtrieb des gastlichen Zeus, Braut beweinte Erinnys. Dritte Gegenstrophe. Aus alter Vorzeit war dem Volk das greises Wort ein Sinnspruch, das großer, voll reifer Mannes Wohlstand ein Kind nachlasse, wann er abstirbt und aus beschertem Glück dem Stamm auferwachs unbegrenztes Elend. Doch getrennt heg ich die Meinung, denn des gottvergessenen Untat sie gebiert nach und vermehrt stets ein Geschlecht ähnlich dem Urstamm, doch Häusern rechtliches Tuns blüht auf Enkel das Heil fort. Vierte Strophe. Zu gern erzeugt Übermut altes Ursprungs aufs neu Übermut in schnödem Volk, ob früh, ob spät, sobald der Stund Entscheidung kommt heran, den neuen Dunkler ihn. Und die dämonische, gar unbezwingliche, frevelnde Trotzgewalt der Ata, die dem Hause Nacht schwarz droht in Gestalt der Zeuger. Vierte Gegenstrophe. Doch Dike strahlt unter rußbraunem Obdach und ehrt ihn, der mäßig lebt und fromm, den goldgewirkten Staat jedoch, wenn Schmutz der Händ ihn fleckt, mit abgewandtem Blick meidend, besucht sie die heiligen Wohnungen nicht von der Macht gelockt des Reichtums, die gezeichnet Volksruf, stets auf den Zweck nur lenkt sie. Chor Agamemnon, Kassandra. Chor. Nun, König, o Held, der Troja zerstört, du des Atreus Spross, wie red ich dich an, wie ehrfurchtsvoll, nicht über Gebühr, nicht unter dem Maß, das der Anstand heischt? viel Sterbliche sind, die den Wahrheitsschein vorziehen und das Rechte vorbeigehen, und mit Unglückseligen Klage zu schrein, ist jeder bereit, doch der Stachel des Grams, niemals dringt der in das Herz ein. Mit Freud auch gebärden sie gleich so geschickt, unlachende Mien, aufheiternd mit Zwang. Doch der wackere Hirt, der die Schäflein kennt, nicht wird er getäuscht von des Manns Antlitz, der aus scheinbar herzlicher Zuneigung liebkost mit tränender Freundschaft. Du dünktest mir einst, ausfahrend zum Krieg um Helena, nicht sei dieses verhehlt, als sehr absinniger anklagbar, der das Steuer der Vernunft nicht lenke zum Wohl, unwilligen Mut hinsterbenden Mannen erregend, nicht flaches Gefühls nun noch unerwünscht, wohl freut sie ein Werk, die wohl vollbracht. Auch wirst in der Volk ausspähend du schauen, wo etwa gerecht und wo fuglos in der Stadt haushielten die Bürger. Agamemnon. Zuerst an Argos und des Lands Schutzgötter ziemt, den Gruß zu wenden, jene mir der Wiederkehr und des Rechtes Helfer, das an Priamos Stadt ich mir auswirkte, denn die das Rechte nicht von Rednerzung erlernt, die Götter legten ungeteiltes Sinns in die grause Bluturn Ilios Mann mordende Verderbenslose, doch zum anderen Richtgefäß streckt aus die Hoffnung ihre Händ und fand es leer. Am Rauch der Stürmung ist noch jetzt kennbar die Stadt, fort glimmen Arthas Opfer und mit sterbende Glutasche sendet fetten Reichtumsduft empor. Drum sei den Göttern billig tief empfundner Dank entrichtet, denn auch Fangverstrickung arges Grolls ward ausgeführt uns, und des Weibes halben hat die Stadt in Staub getrümmert Argos Ungeheuer, des Rosses Brut, das schildgewandte Kriegesvolk, das stürmend anlief um der Plejaden Untergang, und über Bollwerk springend als rohfräßiger Berg Löwe satt sich leckt in Blut, in Tyrannen Blut. Also den Göttern bot ich meinen Erstlingsgruß. Auf deinen Lehrspruch jetzo wohl gedenk ich des, so mein ich Gleiches, und du hast einstimmend mich. Es ward ja wenig Menschen eingepflanzt, die Art des Freundes Wohlstand wert zu achten ohne Neid, denn wo der Abgunst Geifer sich ans Herz gesetzt, da häuft er zwiefach herbes Weh dem Krankenden. Er fühlt von eignem Leide schon sich hart gedrückt, und fremdes Glück anschauend mehr noch seufzet er. Aus Kunde nenn ich, wohl ja hab ich ausgelernt des Menschen Umgangsspiegel, nur ein Schattenbild sie, welche schienen zugeneigt von Herzen mir. Allein Odysseus, ob er zwar ungern gefolgt blieb, beigespannt mir, stets ein treuer Seilgenoss, sei's nun vom Toten oder auch vom Lebenden gesagt. Was sonst die Götter und den Staat betrifft, lasst uns gemeinsam strebend allen vollem Rat jetzt überlegen, dann das gut gefundene, wie's auf die Dauer wohl besteh, erwägen wir. Wo's aber auch heilsamer Arzenei bedarf, da brennend laßt uns oder schneidend wohlbedacht versuchen so erkranktes wehs Bewältigung. Nun zum Palast hier und des Saals ehrvollem Herd eingehend, heb ich den Göttern erst die Hand zum Gruß, die, fern entsendend, wiederum mich heimgeführt. Doch Nike, da sie folgte, bleib auch immer da.